Transparenz für die Ohren. Und ein zweiter Marsch auch, sehr schön. Aufnahme läuft. Ja, sehr schön. Dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zu dieser Vorstandssitzung am 5. Januar 2017, der erste dieses Jahres. Es ist jetzt 20:37 Uhr, würde ich sagen. Meine Uhr ist ja nicht gesynkt. Und anwesend sind der Andreas Runig, der Manfred Schramm, der Ralf Runig, Daniel Rasukat, Andrea Deckelmann und das war's. Entschuldigt abwesend sind Marie und Superkonduktor, die sind beide im Urlaub und Dennis und Harald kommen später. Der Vorstand ist beschlussfähig, wie ich damit feststelle. Wir haben ein Protokoll vom 22.12.2016. Diejenigen, die das gelesen haben, mögen das hiermit bestätigen oder gibt es Enthaltungen oder Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall, damit ist das Protokoll vom letzten Mal auch angenommen. Yo, same procedure as every year. Wir kommen zu der Berichterstattung der einzelnen Vorstände. Fangen wir oben an, wie immer. Marsch, bitte. Ach, du fängst so rum an. Okay. Ich habe das jetzt, glaube ich, chronologisch rückwärts gemacht, deshalb fange ich meinen Blog von unten an zu lesen. Es gab Wahlprüfsteine zu bearbeiten. Ich habe wie immer Quest-Tracker-Arbeiten, E-Mails, Telefonate, Umlaufbeschlüsse gemacht. Ich war bei den Mannbesitzungen der AGÖA, war in der Vorstandssprechstunde, habe zu einigen Zwecken Einladungen formuliert und verschickt, habe PMs mitformuliert, habe am Real-Life-Treffen der AGÖA in dieser Woche teilgenommen und am Real-Life-Treffen der Wahlkampfkoordination. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Wie immer wird das wahrscheinlich nicht vollständig sein. Fertig. Und wie immer ist das eine ganze Menge, auch wenn das immer sich so schnell anhört. Vielen Dank. Andreas. Bei mir sah das nicht viel anders aus. Die Vorstandssprechstunde, wenn auch etwas verspätet. Dafür haben wir nach hinten im NÖ-Teil, glaube ich, bis 2:30 noch gezaubert. Dann auch bei dem Real-Life-Treffen der AGÖA war ich dabei, sowie bei diesem Wahlkampf-Orga-Team, das sich getroffen hat im Landtag. Auch ich habe die Umlaufbeschlüsse denn durchgejagt und abgestimmt und ja, das übliche an Mails-Tickets und diversen Telefonaten und kleinen Flurgesprächen. Vielen Dank, Andreas. Ralf, bitte. Ja, schönen guten Abend nochmal alle zusammen. Das übliche Tickets, Mitgliederlisten, wobei ich sehr lustig finde, dass die Leute dann teilweise doch 4 Stunden vor Einlagefristende mir Mail schicken, dass wir doch noch eine Einladung brauchen. Nur so am Rande. Das Eintritte, Austritte, Minderungen, wobei Minderungen etwas häufiger der Fall waren. Und der Bund dann alle, die 2016 gemindert waren, freundlicherweise auch nochmal für 2017 gemindert hat, was dann wieder ein bisschen Nacharbeit bei mir hervorruft. Ich habe jetzt etwa 300 Mitglieder zu prüfen, ob da überhaupt Minderungen vorliegen oder nicht. Ansonsten habe ich die RTQs mal aufgeräumt, das heißt Leute, die eigentlich keinen Zugriff mehr haben und sich aber oder von ihren entsprechenden Kreisen oder VKVs nicht als nicht mehr zugangsberechtigt gemeldet sind, mal alle so rausgeschmissen. Und ansonsten noch ein bisschen viel Kleinkram. Ja, vielen Dank, Ralf, auch wie immer. Jo. Dann mache ich direkt mal weiter und an der Stelle möchte ich auch sagen, ich lese diese Mails ja auch und ich kann teilweise wirklich nur den Kopf schütteln. Dann sagt man den Leuten schon, es gibt 28 Tage Einladungsfrist und dann senden die um 21.57 Uhr noch die Anforderung, doch bitte einzuladen und die Einladungsfrist ist bis 23.59 Uhr. Und in der Regel, wenn es möglich ist, macht der Ralf das möglich, Leute, aber das geht so nicht. Also ein bisschen Vorlauf brauchen wir auch. Wir haben ja schließlich auch noch ein Privatleben, ne? Also an der Stelle nochmal vielen Dank, Ralf, und super, wenn das immer so klappt. Ja, ich habe auch das Übliche gemacht, Mails und Tickets, Umlaufbeschlüsse. Bei der Sprechstunde war ich nicht dabei wegen eines privaten Termins und danach war ich aber im NÖ und das war so wie immer. Im Prinzip war es das auch schon wieder. Baku, bitte. Ich war bei der Vorstandssprechstunde und auch zuvor in diesem Wahlkampfmumble, was die Muni immer macht. Ich war auch bei dem AGÖA ÖLAF-Treffen im Landtag. Es fiel sowieso jetzt die 14 Tage relativ viel an in der AGÖA, weil es da auch personelle Veränderungen gibt. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt haben. Die AGÖA hat sich einen neuen Koordinator auch gewählt, den Daniel Düngel. Und wir haben auch noch sonst neue Mitglieder. Das Social Media Team hat sich da auch neu zusammengestellt. Da war also jede Menge los. Dann war ich auch gestern bei dem Wahlkampf-Orga-Treffen, Team-Treffen. Ja, war bei den Umlaufbeschlüssen dabei und habe ein paar Tickets an mich gerissen. Super, Vaku, vielen Dank. Und jetzt haben wir bemerkt, dass unser großer Vorsitzender Roni auch anwesend ist. Bitte nur 3 Q-Taus und dann übergebe ich auch Dennis für die Berichterstattung, falls du schon was dazu sagen kannst. Kann man mich hören? Schlecht, aber ja. Gut, dann versuche ich das mal schlecht. Ja, Entschuldigung für die technischen Probleme. Was war also in dem Wahlkampf Mumble war ich dabei, beziehungsweise zur letzten Sitzung, Quatsch, so. Seit der letzten Sitzung waren die Weihnachtsfeiertage. Dann gab es den Kongress, also den Chaos Communication Kongress, aufgrund dessen ich nicht in der Sprechstunde war, weder öffentlich noch im Menüteil. Ich habe da ein bisschen technisch rumgebastelt, da kann ich ja einfach mal wieder Informatiker sein. War dann aber auch an der Real-Life-Treffen der AGÖA natürlich dabei, hatte ein Interview, ich glaube kurz vor den Weihnachtsfeiertagen war ein Interview auch noch, also ich mache das jetzt nicht ganz chronologisch, war dann auch gestern in dem Treffen der Wahlkampfkoordination dabei, hatte heute irgendwie wieder so ein paar Sachen. Und jetzt muss ich ja gestehen, ihr habt doch bestimmt alle so ein Zettelchen bekommen, wo Neujahrswünsche drin waren. Da hat mich niemand angetwittert dessen und sich mal bedankt oder sonst irgendwas. Also muss ja nicht sein, aber ich habe erst gedacht, die wären gar nicht angekommen. Ja, genau, das war auch noch da und das war, ich glaube, da kann der gesamte Vorstand berichten, dass das eine ziemliche Hauruck-Aktion auch ein bisschen war. Aber vielen Dank, das war es von mir so. Also nicht so viel. Danke, Dennis. Du weißt ja, Undank ist uns allen Lohn genug und wir machen ja immer alle fleißig weiter. Und da kommt mir gerade ein spontaner Einfall. Möchtest du vielleicht so 3 bis 4 Sätze nachher im sonstigen Teil zu dem Kongress erzählen? Also die Zielgruppenüberschneidung ist ja wirklich enorm. Wenn ich in meine Twitter-Timeline gucke, wer da alles da war, da bin ich ja fast der Einzige, der nicht dabei war. Kannst du da aus dem Ärmelchen schütteln nachher? Ja, das sollte mir leicht fallen, ja. Also irgendwas mit Piratenbezug natürlich oder irgendwie so grob. Das fände ich super. Hm? Vielen Dank. Dann sind wir mit den Berichterstattung der Vorstände durch. Gibt es Fragen aus dem Plenum an den einen oder anderen von uns? Das sieht wie immer nicht so aus. Dann kommen wir zu Berichten und Statistiken und dazu habe ich dann gleich noch 2 Anmerkungen. Wir verfügen aktuell über ein Barvermögen von insgesamt ca. 540.000 Euro. Es wächst und wächst. In Abweichung zu dem, was ich sonst immer sage, hat das jetzt aber auch einen anderen Grund, dass es wächst. Und zwar hat unser Spendenaufruf doch Früchte getragen und wir haben insgesamt im Dezember für Wahlkampfspenden akquirieren können in Höhe von 14.000 Euro, ungefähr so über den Daumen. Und da möchte ich mal ganz, ganz herzlichen Dank an alle sagen, die gespendet haben. Und wie ich gerade gesehen habe, geht das auch weiter. Es sind schon etliche 100 Euro auch im Januar schon auf den Konten eingegangen. Also vielen Dank dafür. Yay, danke auch. Vielen Dank. So, wer ganz genau aufgepasst hat, der hat gehört, dass ich gesagt habe, auf den Konten. Ich habe da noch eine inständige Bitte an alle. Wir haben ein Spendenkonto. Das ist unser aktives Konto bei der Sparkasse Düsseldorf. Es gibt immer noch Menschen, die benutzen für Dauerspenden, für kurzfristige Spenden oder auch zum Überweisen des Mitgliedsbeitrages die alte Kontoverbindung vom Mülheimer Konto. Das mögen Daueraufträge sein, aber denen, die das kurzfristig möglich ist, würde ich doch bitten, das umzustellen, weil dieses Mülheimer Konto, das wird nicht mehr so aktiv genutzt und über kurz oder lang wollen wir das auch loswerden. Bitte stellt das um auf das Düsseldorfer Konto. Ich poste gleich den Link nochmal hier in den Chat rein. Vielen Dank. Jetzt haben wir eine Wortmeldung vom Jürgen. Ja, Zuerst mal möchte ich allen Vorständen natürlich ein frohes neues Jahr wünschen. Und zu deiner Anmerkung, es hätte keiner was zu sagen, vielleicht den Hinweis, man sollte den Leuten, eventuell auch den Erstnutzern des Mumbles, dann auch sagen, wie sie dazu kommen, etwas sagen zu können. Entschuldige bitte, dass ich das mal so sage. Häufig wird immer vom gleichen Informationsstand ausgegangen, aber es kann auch sein, dass wir mal Neulinge dabei haben. Also in den Raum sprechen kommen ist notwendig, um etwas sagen zu können. Das nur mal vorweg. Nicht böse sein, aber hin und wieder habe ich den Eindruck, wir gehen etwas rüde um mit den Neulingen. Und noch was zu der Bemerkung, es wäre kein Dankeschön gekommen. Stell dir vor, wir hätten öffentlich ein Dankeschön gesagt und irgendeiner hätte aus welchem Grund auch immer nichts bekommen. Der hätte jetzt gedacht, warum habe ich nichts gekriegt? Vielen Dank, Jürgen. Ja, natürlich, wie man das auch macht, falsch ist es immer. Ich bin ja auch immer ein bisschen zynisch, das weiß man, glaube ich, inzwischen, wenn man mich kennt. Dass überhaupt keine Rückläuferkommentare kommen, das liegt sicherlich in der Natur der Sache. Man nimmt das gerne hin. Und dein Hinweis für die Neumitglieder, ja, vielen Dank auch dafür. Wir vergessen das immer so ein bisschen. Wir sind in der Bubble. Wir machen das alle 2 Wochen hier und alle 2 Wochen sieht man die gleichen Leute bei den Zuhörern. Wenn dann mal ein Neuer dabei ist, man bemerkt es nicht. Also in der Tat, für die, die neu dabei sein könnten, sollten, das ist die Vorstandssitzung des Landesvorstands NRW. Das heißt, die ist auch öffentlich. Das heißt aber, es werden die Dinge behandelt, die den Vorstand angehen und interessieren. Insbesondere werden Beschlüsse gefasst nach Kraft der aktuellen GO. Aber immer dann, wenn wir oder wenn der Versammlungsleiter dazu auffordert, etwas zu sagen oder wenn es um Nachfragen oder Anmerkungen geht, kann man in den Sprechenraum kommen und wird dann aufgerufen und kann dann auch seine Meinung oder seine Fragen loswerden. Vielen Dank dafür. Jetzt sehe ich noch Sami im Sprechenraum. Ja, guten Abend, ihr Lieben. Ganz kurze Frage nur, weil mir ist nicht so nach stundenlang hier unten sitzen. Wann ungefähr nehmt ihr den Punkt dran, Bericht aus dem Landtag von gestern, wo das Wahlkampfkomitee getagt hat? Jetzt muss ich mal gucken, das steht doch irgendwo im Pad. Jetzt gucke ich mal. Die Sami verwechselt da, glaube ich, etwas. Der Bericht aus dem Landtag sind Ereignisse direkt, was die Fraktion auch betreffen. Zum Beispiel könnte man heute sehr gut eben über den Ausschuss reden. Beziehungsweise über, jetzt habe ich das Wort vergessen, also das, was da heute stattgefunden hat, der andere kann mir bestimmt gleich auf Sprünge helfen. Darüber kann man dann sprechen, was sich in der Fraktion ergeben hat. Das Wahlkampfkomitee, nochmal hier für alle, Moni sehe ich jetzt auch unten, die tagen immer vor unserer Sprechstunde. Das wäre also nächste Woche Donnerstag. Falls ich mich irre, springt jetzt mir ins Wort. Ja, du irrst dich insofern. So. Andreas, bitte. Andro. Na gut, dann sag ich das. Also erstens mal, wir haben auf der Tagesordnung hier im Pad 2 Punkte. Das ist einmal Infos der Fraktion, so wie wir es immer gewohnt waren. Dann haben wir den Punkt Bericht Wahlkampfordner, Orga, den wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal mit aufgenommen haben. Und darüber hinaus hatte Moni außer der Reihe auch mal auf den Listen gepostet, dass es ein Wahlkampftreffen gab, also ein Treffen der Wahlkampf-Orga-Gruppe, wozu sie gerne den Inhalt und den Stand darstellen würde. Und ich gehe mal davon aus, das passiert jetzt gleich im Anschluss an die Formalia, bevor wir zu den Beschlüssen kommen. Gut, dann habe ich mich geirrt. Tut mir leid. Okay, danke. Nee, du hast dich nicht geirrt, das war schon richtig so. Also in der Tat ist die Wahlkampf-Orga-Sitzung immer vor der Sprechstunde. Jetzt aber heute ausnahmsweise möchte Moni auch etwas zum aktuellen Stand sagen. Das würde ich dann gerne auch ein bisschen korrigieren. Los. Wir haben den Punkt Bericht der Wahlkampf-Orga auf Monis Bitte hin fest in unserer TU verankert. Das dürfte dann also in jeder unserer Vorstandssitzungen der Fall sein, dass da etwas berichtet wird. Genau, steht im Pad. So, jetzt machen wir aber der Reihe nach. Wir begrüßen ganz herzlich den Harald. Der Harald ist jetzt auch da. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Ich würde sagen, der Harald schiebt jetzt erstmal einfach seinen Bericht nach. Bericht diesmal. Ich war bei glaube ich, nur einem Termin bei einem RKV und ansonsten habe ich ein bisschen Weihnachtsurlaub mit meiner Frau gemacht. Von daher nur das, was so im Bereich der Vorstandsumläufe und so weiter gewesen ist. Da habe ich dann ab und zu reingeschaut und was abgestimmt. Vielen Dank. Ja, man hat ja auch gesehen, dass du aktiv warst. Genau. Dennis, Harald, ihr tragt das dann sicherlich noch nach, bitte im Chat. Ja. Nicht im Chat, im Pad. Gut. Berichte Statistik. Der Ralf hat eingetragen, Anzahl Mitglieder am 5.1.2017 3.604 in Nordrhein-Westfalen und stimmberechtigt davon 1.140. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich habe heute eine Mail bekommen, dass ich auch stimmberechtigt bin. Und ich gehe mal davon aus, das liegt daran, dass die Mitgliedsbeiträge per Lastschrift eingezogen wurden. Also die Mail habe ich heute auch bekommen, obwohl ich kein Lastschriftverfahren ermächtigt habe, sondern überwiesen habe. Na dann. Gut, gibt's noch Fragen? Sonst machen wir weiter. Wir machen weiter. Wir kommen zum Team, zum Punkt Termine. Hier haben Leute fleißig was reingepostet. Am 6.1., das ist wohl morgen, ab 20 Uhr, AG Tellerrand im Mumble. Übermorgen, am 7.1.2017, ab 11 Uhr, Aufstellungsversammlung in Viersen. Am 8.1.2017, Aufstellungsversammlung im Rhein-Erft-Kreis. Wie über diverse Listen schon kommuniziert, 21.01.2017 ab 18 Uhr Kick-Off-Veranstaltung zum Wahlkampf Nordrhein-Westfalen in der Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf in der Akademiestraße. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, alle sind herzlich eingeladen. Da wird es auch noch was Schriftliches geben an alle. Dann geht es weiter am 22.01.2017, Aufstellungsversammlung Wesel für den Landtag NRW und Bund. Am 26.01. Aufstellungsversammlung Heinsberg. Am 28. und 29.01.2017 Marina Kassel in Kassel. So, wir haben ein paar Termine geplant. Geplant wäre am 10. und 11.06.2017 ein LPT in Soest im Blauen Saal. Und dann lese ich hier noch am 25. und 26.11.2017 ein LPT in Herne. In der Akademie Monsigny. Das sind die Termine, die die AG Events geblockt hat. Schon mal. Für Soest werden wir wahrscheinlich dann auch bald einen Antrag bekommen. Wo ist denn der LPT 17.1 geblieben? In Bielefeld. Aber nicht in den Terminen. Kann den mal gerade jemand da reinposten, bitte? Das müsste der 4. und 5. dritte sein, oder? Also nochmal für die Aufzeichnung. Am 4. und 5. März findet die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl und zeitgleich bzw. zeitversetzt, aber am gleichen Ort und am gleichen Wochenende der LPT in Bielefeld statt. Fein. Jürgen, du bist wieder da. Jürgen, bitte. Ja, richtig. Ich habe eine Frage zu der Veranstaltung, Wahlkampfveranstaltungsauftakt in der Landesgeschäftsstelle. Wenn tatsächlich all die du gerade eingeladen hast, kommen, ist dann nicht die Landesgeschäftsstelle etwas klein? Vor allen Dingen bei diesen Außentemperaturen kann man ja nicht draußen stehen. Kann und möchte das jemand beantworten? Wir haben da gestern auch kurz bei dem Wahlkampftreffen drüber gesprochen. Wir hatten, als wir die LGS eröffnet haben, hatten wir, das war auch im November, also auch nicht unbedingt was zum draußen stehen und sitzen, um die 60 Leute da. Das ging durchaus. Wesentlich mehr erwarten wir eigentlich auch nicht. Und wäre ja auch schön, wenn mal eine Piratenveranstaltung richtig voll wird. Jo, für einen Vaku. Das habe ich jetzt nicht verstanden, nur meinen Namen. Ich habe gesagt, danke Vaku. Jürgen, willst du noch was sagen? Ja, richtig. Ich wollte einfach nur sagen, klar, dass man erstmal davon ausgeht, dass keine 500 kommen, ist logisch. Aber ich stelle mir vor, dass zumindest die gewählten Kandidaten kommen, wenn sie denn die Möglichkeit dazu haben. Das sind ja schon mal 40 Leute mindestens. Die meisten von denen bringen noch jemand mit, dann sind es schon 80. Wenn dann noch ein paar vom Vorstand dazu kommen, dann sind wir ja schon 100. Ja, das wäre doch genial. Und dann müssen wir tatsächlich draußen unter den Pavillons stehen, in Schichten. Also ganz ehrlich, das Ding hat 100 Quadratmeter. Ein Mensch pro Quadratmeter finde ich jetzt nicht so gesteckt voll. Einer ist auf Klo, fünf sind rauchen und ich weiß nicht. Also 100 Leute halte ich noch für beherrschbar. Wenn das wirklich mehr werden sollten, dann wäre das schon ein Riesenerfolg. Aber dann könnte man sicherlich auch irgendwie ad hoc irgendwas organisieren zum Ausweichen. Dann setzen sich 10 einfach rüber ins arabische Café und machen da eine Gruppe. Ja, eine Session mit Heizpilz draußen auf der Straße für die Raucher. Genau. Also das arabische Café kann ich empfehlen. Die sind sehr nett. Kennen viele Piraten schon vom Sehen und das Angebot ist ausgesprochen gut. Moni ist im Sprechenraum. Ja, hallo, guten Abend. Ich habe eigentlich eine Frage zu den Terminen. Ist es sehr aufwendig, bei den Aufstellungsversammlungen eine Uhrzeit dazu zu schreiben? Weil es wäre ja die Möglichkeit, dass ich halt auch mal rumhöre oder das weitergebe. Vielleicht, dass der ein oder andere der vorderen Listenplätze da dann auftaucht. Sonst müsste ich es mir selber raussuchen. Aber wenn ihr die Uhrzeiten hättet, wäre es nett. Man würde die zumindest bei den Aufstellungsversammlungen vielleicht dahinter schreiben. Schreiben wir dazu, machen wir. Das ist nett, dankeschön. Prima, gut. Moni, du hättest eigentlich gar nicht wieder runterspringen müssen. Wir kommen zu Infos der Fraktion. Das kann natürlich auch jemand anders machen. Ist irgendjemand da, der Infos zur Fraktion geben möchte? Jo, Moni, also ich würde mir zwar auch wieder ein paar andere Leute mal wünschen, aber bitte, Moni. Ja, da gibt es eigentlich so richtig viel auch nicht zu erzählen. Wir hatten halt auch Weihnachtspause, Winterpause, wie auch immer. Aber das werden die meisten mitbekommen haben. Es hat ja so diese Aufregung um die Sache in Berlin, um das Attentat gegeben. Und es hat heute eine Sonderausschusssitzung dazu stattgefunden. Es war ein riesengroßer Auflauf im Landtag. Und wir haben dazu ja auch getwittert und eine Pressemitteilung rausgegeben. Ich kann jetzt nicht intern sagen, wie es gelaufen ist, weil ich den ganzen Tag viele andere Dinge im Landtag zu erledigen hatte. Ich weiß nur, dass die Sitzung sehr lange gedauert hat, bis nach 3, also ich weiß nicht, vier, 5 Stunden. Und ja, insofern, und wir starten halt nächste Woche wieder neu mit der parlamentarischen Arbeit. Im Moment haben zumindest Teile der Fraktion in den letzten Tagen unglaublich viel gemacht, sich getroffen im Landtag, auch zum Thema Wahlkampf, Dinge besprochen, Dinge vorbereitet. Das war eigentlich ganz schön, dass dafür jetzt die Zeit war. Wir haben vom Fraktionsvorstand her nochmal ein paar Sachen neu besprochen, neu sortiert, wie wir uns jetzt halt in Richtung Wahlkampf aufstellen, dass es im Grunde nicht mehr so wichtig ist, halt jetzt noch politische Initiativen neue zu starten, sondern dass es jetzt darum geht, nochmal die Sachen, die uns wichtig sind, halt zu kommunizieren und nochmal in den Vordergrund zu stellen. Das sind alles so Planungen, für die jetzt halt in der letzten Woche Zeit war. Und ich glaube, wir sind jetzt da für die nächsten Wochen ganz gut aufgestellt. Vielen Dank, Moni. Gibt es Fragen an Moni noch dazu? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Dann war das aber auch eine gute Überleitung für den Bericht der Wahlkampforga. Wieder Moni, bitte. Ja, ich sag nochmal, also ich will in den Vorstandssitzungen tatsächlich eben was zum Stand der Dinge sagen, möglicherweise auch noch ein, zwei Fragen beantworten, aber wir haben halt gesagt, wir wollen das hier jetzt nicht in der Vorstandssitzung ausgiebig diskutieren, das machen wir halt in der Sprechstunde, aber ich kann natürlich gerne sagen, was wir gemacht haben. Es haben ganz viele Leute unheimlich viel gemacht, was sich gar nicht beschreiben lässt. Also ich weiß gar nicht, wer mit wem inzwischen hier telefoniert hat und in irgendwelchen Büros gesprochen hat. Wir haben uns ja gestern Abend in relativ großer Runde getroffen. Ich sag mal kurz, was dort besprochen wurde. Wir haben Kampagnenvorschläge von verschiedenen Leuten uns angeguckt. Wir haben das, sage ich mal, kritisiert. Wir haben nichts entschieden, sondern haben nur geguckt, was gefällt uns an bestimmten Plakaten gut oder was gefällt uns nicht so besonders gut und haben im Grunde das in die zweite Runde jetzt geschickt, dass dran gearbeitet wird. Wir haben, ich hatte eine PowerPoint erstellt über Weihnachten zu den Ergebnissen des Kampagnenseminars. Die haben wir uns gestern angeschaut und haben die noch ergänzt. Die muss also nochmal überarbeitet werden, bis sie tatsächlich einsetzbar ist. Das werden wir auf jeden Fall auch auf der Kickoff-Veranstaltung machen, zu der ich auch nochmal ganz, ganz herzlich einlade. Da wird sicherlich noch was kommen. Wir werden auch Leute direkt noch ansprechen, dass sie kommen. Wir haben uns heute Nachmittag hingesetzt und überlegt, was wir dort alles vorhaben. Das wird jetzt vom Landesvorstand sicherlich in den nächsten Tagen rausgehen. Da sind wir also ganz dick in der Planung. Wir haben über Presse gesprochen, über Social Media gesprochen. Wir haben uns überlegt, was wir zu welchem Zeitpunkt medientechnisch machen sollen. Da ist der Daniel im Moment sehr aktiv, wofür ich halt sehr dankbar bin. Ich sag mal an dieser Stelle schon für die, das wird einige betreffen, da müsst ihr aber nicht in Aufregung verfallen. Es wird ein WDR-Kandidatenportal geben, wo alle Direkt- und Listenkandidaten vertreten sein sollen. Da werden wir euch aber drüber informieren. Da sind wir mit dem WDR im Gespräch, wie das ablaufen soll. Da sammeln wir gerade Informationen. Wir haben über Wahlprüfsteine kurz gesprochen, wie da der Stand der Dinge ist. Gibt es halt sehr viele Dinge, von denen, sag ich mal, keiner was mitkriegt. Der Dennis hat das gerade angesprochen, als er sagte, ich war mal wieder so ein bisschen Informatiker. Wir haben also jetzt ein Redmine, ein Ticketsystem am Laufen. Das hat einen kleinen Moment so ein bisschen gehakt. Das funktioniert aber jetzt offensichtlich. Deshalb, wenn ihr jetzt an, bitte, ich hoffe, jetzt sage ich nicht wieder was Falsches, ihr schreibt an wahlkampf@piraten.nrw. Richtig, Dennis? Richtig. Super. Dann kommt eure Anfrage oder euer Vorschlag oder was immer ihr wollt, gelangt halt in dieses Ticketsystem. Und die Hermi sitzt im Moment dran und sortiert das halt in die richtigen Bereiche, damit es auch an die richtigen Leute kommt. Das läuft jetzt halt seit ein paar Tagen, aber ich bin da jetzt, ich war so ein bisschen kritisch, aber ich bin jetzt tatsächlich frohen Mutes, dass wir damit ein Tool geschaffen haben, mit dem wir dann auch arbeiten können, dass wir dann auch Termine verteilen können und. Und ja, wir haben uns sehr gefreut, dass das mit den Spenden geklappt hat. Wir haben uns ja das Ziel gesetzt, bis Mai jeden Monat 10.000 Euro Spenden einzusammeln. Und ich bedanke mich auch an dieser Stelle, weil für uns, die wir in der Planung sind, ist das natürlich auch eine große Motivation, wenn so einzelne Ziele, die wir uns gesetzt haben, dann auch erreicht werden. Und wir sagen, hey, das, was wir uns an Zielen setzen, ist realistisch. Und wenn das dann geklappt hat, dann finde ich das total großartig. Ja, und wie gesagt, im Moment ist ganz, ganz im Vordergrund halt diese Kickoff-Veranstaltung am 21. Da ist halt noch viel Planung drin, da ist noch viel zu tun. Aber ich denke, das kriegen wir alles ganz gut hin. Super, Moni, vielen Dank. Bevor ich jetzt hier noch weitermache, in eigener Sache, eigene Wortmeldung. Genau, ich stimme dir dazu. Die Vorstandssitzung ist nicht dafür da, Wahlkampfthemen zu diskutieren. Dein Slot hier soll so eine Art Ergebnisprotokoll sein und eine Art Multiplikation von dem, was ihr tut, in die Öffentlichkeit und nicht zuletzt auch zu uns. Denn am Ende, wie du schon sagst, es sind keine Entscheidungen gefallen, aber am Ende, wenn ihr inhaltliche Entscheidungen trefft, wird das bedeuten, dass für irgendetwas Geld ausgegeben wird. Und wenn Geld ausgegeben wird, dann geht das nicht ohne einen Vorstandsbeschluss. Das heißt, jenseits aller anderen Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, ist das noch eine gute Möglichkeit, auch den Vorstand in seiner Sitzung zu informieren darüber, in welche Richtung es geht und an welcher Stelle und wann dann irgendwie Entscheidungen anstehen, die wir treffen müssen. Gut, Sami ist wieder im Sprechenraum, bitte. Ja, ich wollte die Situation nutzen und Moni bitten, mir zu sagen, wann ich sie und unter Umständen auch Michelle Marsching sprechen kann, wegen eines Termins am 11. in der Uni Paderborn. Wäre mir ganz wichtig, das abzustimmen. Danke. Also Sami, im Prinzip habe ich da nichts gegen, ja, aber das ist die Vorstandssitzung. Könnt ihr das nicht vielleicht einfach untereinander klären? Das muss nicht in der Sitzung sein. Du hast recht, aber ich habe schon versucht über andere Kanäle. Danke. Moni, sag mal kurz. Ja? Die Frage von Sami. Ich glaube, dass die Sami meine Telefonnummer hat und wenn ich da nicht darauf reagiert habe, dann liegt das im Moment tatsächlich daran, dass ich meine Termine und meine Dinge im Viertelstundentakt mache. Und wenn ich wie gestern Abend um 10:45 nach Hause komme, dann ist einfach der Punkt, wo ich nicht mehr kann. Und dann muss man es einfach einen Tag später nochmal probieren. Okay, danke. Danke, Moni. Danke, Sami. Also Viertelstundentakt, da ist doch aber noch, da ist noch Spielraum, oder? Definitiv. Kleiner Scherz. Vielen Dank, Moni, für den Bericht. Gibt es weitere Fragen an uns oder an Moni zum Thema Wahlkampf aus dem Plenum? Dann bitte einmal in den Sprechenraum kommen. Immer noch keine Fragen, immer noch keine Anmerkungen. Dann ist der Punkt an der Stelle auch behandelt. Liebe Vorstandskollegen, gibt es von euch noch irgendwas zu sagen, zu fragen oder? Nein. Gut. Ja, dann machen wir weiter. Dann kommen wir mal zur Kernaufgabe unserer Vorstandssitzung. Anträge an den Landesvorstand. Fangen wir mal an. Wir befinden uns im PET in der Zeile 148. Wir machen jetzt weiter mit dem Antrag Ticketnummer 239731. Das Ticket kommt vom Yoshi-Bär für den VKV Recklinghausen. Und der VKV Recklinghausen möchte aus dem VKV-Budget einen Anhänger. Und ich nehme mal an, Sie meinen einen PKW-Anhänger und nicht irgendwas, was man um den Hals hängt. Einen PKW-Anhänger beschaffen für den Wahlkampf. Ist der Antragsteller da? Der Jürgen ist im Sprechenraum. Nee, der Jürgen doch. Und der Yoshi-Bär ist wieder ins Protokoll gesprungen. Yoshi-Bär im Sprechenraum, bitte einmal den Antragsteller. Ja, Namen zusammen. Ja, du hast recht, das ist ein Anhänger für ein Auto. Ich habe unten den Link von Obi reingestellt. Also diesen Anhänger haben wir uns reservieren lassen. Wenn das jetzt positiv von euch entschieden wird, werden wir ein Ticket schreiben an die Schatzmeisterei, dass die Geld überweist und dann können wir das Ding halt zulassen und abholen. Das ist so der Weg, den wir gehen würden. Wir haben das vorher diskutiert, ob wir einen mieten oder ob wir den halt kaufen sollen und haben uns dafür entschieden, dass das Kaufen über kurz oder lang für uns billiger ist, weil wir den dieses ganze Jahr und wahrscheinlich auch die Folgejahre nutzen würden. Dafür habe ich extra eine Anhängerkupplung an mein Auto machen lassen und wir haben alle Rahmenbedingungen, auch Unterstellplätze und so alles schon abgecheckt, das ist alles da. Das piratige Gestalten und so, klar, das kommt noch, wird aber erst die nächsten Tage entschieden, was wir wo wie machen. Da haben wir noch keine festen Sachen. Dafür gibt es noch einen extra Antrag. Ich sag mal, die Steuern und all so ein Zeug, das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das wird uns nicht umbringen. Da haben wir auch schon eine Finanzierung über den VKV überlegt. Das ist oder eine Spende, das wissen wir noch nicht. Aber das ist das geringste Problem. Für uns ist einmal wichtig, dass wir halt den Anhänger schon mal haben und alles danach ist Peanuts. Vielen Dank für die Einführung und ich nehme mich direkt selber dran als Wortmeldung, weil der Antrag ist schon 2-3 Tage alt und ging ja auch schon über den Trecker. Ich habe da mal eine Frage. Also wie du schon richtig gesagt hast, die Kohle ist eigentlich nicht so das Problem. 500 € sind überschaubar. Wenn du sagst, ihr lasst den auch privat zu, auch kein Problem. Masch, machst du dich kurz stumm? Danke. Auch kein Problem mit der Zulassung, mit der Versicherung, mit den Steuern, auch kein Problem. Aber der Anhänger gehört, das ist meine Frage jetzt wirklich an dich, der Anhänger gehört nachher dem Landesverband. Jetzt sagen wir mal, ihr seid frustriert, ihr schmeißt alle hin, ihr fallt alle tot um, der atomare Erstschlag fällt auf Recklinghausen und dann hat der Landesverband einen Anhänger, mit dem der nichts anfangen kann. Ich finde sowas immer schlecht, weil in der Vergangenheit ist sowas schon passiert und dann haben wir den Anhänger an der Backe. Der auch noch total verstrahlt ist, ne? Auch. Ja, ich verstehe eure Kritik, klar, bevor der VKV Recklinghausen auseinanderfällt, gibt es wahrscheinlich den LV NRW noch nicht, aber es ist auch nicht unmöglich, klar. Lass das Ding mal 2, 3, 4 Jahre alt sein, danach wird das schon langsam, aber sicher durch sein, so oft wie wir den benutzen werden. Klar, es gehört den LV, in Anführungsstrichen den VKV Recklinghausen. Das Problem ist immer da, aber wir haben wirklich schon seit längerer Zeit drüber nachgedacht, klar, ich sag mal, notfalls kaufe ich euch für ein paar Euro in 2, 3 Jahren ab und ihr seid glücklich darüber. Also da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Du musst ihn nicht abkaufen, du musst nur davon dafür sorgen, dass das Ding irgendwann verschwindet, verschrottet wird oder sonst irgendwas. Aber genau, dafür habe ich ja gesagt, wird der privat zugelassen, entweder auf meine oder auf Nikos Namen, da haben wir uns jetzt noch nicht entschieden. Und dann seid ihr in Anführungsstrichen erstmal raus, weil dann könnt ihr den irgendwann abschreiben und fertig. Gut, Wortmeldung Marsch, bitte. Ja, du hast meine Frage vorweggenommen. Danke dafür, Stahlrabe. Ich möchte dann aber ergänzend sagen, dass die Steuer und die Versicherung für so einen kleinen unter 700 oder 750 Kilo Anhänger sich um die 30 Euro im Jahr belaufen. Ich glaube, da müssen wir uns um diese Folgekosten nicht wirklich große Sorgen machen. Ja, ich antworte direkt darauf. Ich sage ja auch, die Höhe der Kosten, die ist jetzt nicht mein Problem. Aber irgendjemand muss sich drum kümmern. Wenn das wieder so ist, dass die handelnden Protagonisten bei dieser Aktion irgendwann nicht mehr greifbar sind, dann haben wir das Ding an der Backe und dann heißt es wieder, ja, wer kümmert sich jetzt darum, diesen Anhänger zu verschrotten? Du weißt das, du hast es selber erlebt. Marsch, okay, meine ich jetzt. Ja, ich habe da auch WM getippt. Genau, ich kenne ja die Probleme und ich hatte dann die Abwicklungsaufwendungen am Arsch, Entschuldigung. Wenn es denn der Sache hilft, würde ich sagen, sollte es im Falle VKV Recklinghausen Anhänger zu ähnlichen Problemen kommen, stehe ich dafür auch wieder ein und fahre das Ding irgendwo hin. Und notfalls dürft ihr gerne reinschreiben, dass ich mich dann darum kümmere. Von mir aus auch fest. Ich werde zwar euch immer erhalten bleiben, aber ja, ich kümmere mich dann darum. Okay. Mir war halt wichtig, dass das irgendwie in der Diskussion mal protokolliert wird. Gibt es weitere Wortmeldungen, Anmerkungen, Fragen dazu? Entweder von den Kollegen oder sonst irgendwoher. Jürgen, bitte. Ja, wenn die Eigentumsverhältnisse so aussehen, dass der Landesverband Eigentümer des Anhängers ist, dann besteht ja durchaus die Frage, dürfen dann die umliegenden, um Recklinghausen herumliegenden VKVs oder KVs den Anhänger auch nutzen? Also letztendlich, ich sag das mal wie bei Radio Erevan im Prinzip ja. Ein VKV kann, so wie der Yoshi das gerade gemacht hat, per Antrag auf bestimmte Gelder zugreifen. Eigentümer bleibt der LV und im Prinzip ist er dann auch derjenige, der Entscheidungen trifft. Ich sag mal, im Prinzip, wenn der VKV Recklinghausen das Ding gerade nicht braucht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unter Piraten uns nicht irgendwie so einig werden, dass man sich das Ding nicht auch mal ausleihen kann. Yoshi, was sagst du dazu? Ja, also wir werden das Ding natürlich aktiv einsetzen, aber nicht jeden Tag. Und wenn irgendwas Interessantes kommt und das Ding irgendwo hingestellt werden soll oder ich sag mal gerade in Richtung Plakate aufhängen und wieder abhängen, da ist das Ding natürlich auch gut für geeignet. Ne? Und müsst ihr uns anschreiben und wir entscheiden das. Ich darf es ja nicht alleine, ich schmeiße dann ja halt nur immer eine Runde. Und ja, das wird wohl möglich sein. Ne? Einfach aber früh genug Bescheid sagen. Nicht so, ich brauche das Ding morgen oder so. Genau, Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Und auch wenn das Ding dem LV gehört, macht das bitte unter euch aus und nicht über uns. Gibt es weitere Anmerkungen oder Fragen? Dann würde ich das ja, sagen. Ich merke kurz noch an, dass dieses Modell Anhänger zu Werbezwecken und so weiter auch im KV Wesel erfolgreich gelaufen ist. Und ich glaube, das Ding wird, wenn es vernünftig postiert wird im Wahlkampf, von vielen, vielen Leuten gesehen. Und mach das mal. Fein. Dann würde ich gerne zur Abstimmung kommen. Ich gehe mal fieserweise einfach von unten nach oben. Vako. Dafür. Stahlrabe ist auch dafür, hat sich überzeugen lassen. Ralf. Dafür. Dennis. Ja. Andreas. Ich finde das wunderbar, ja. Manfred. Jedenfalls dafür. Harald. Dafür. Hervorragend. Einstimmig hat der Vorstand zugestimmt. Der VKV Recklinghausen möge einen Anhänger beschaffen. Herzlichen Glückwunsch. Ich danke euch. Tja, wenn ich das so sehe, war das der einzige Antrag für heute auf der Tagesordnung. Man möge mich korrigieren. Waren ja auch Feiertage. Jo. Ja, in Feiertagszeiten haben die Leute viel Zeit, Anträge zu schreiben. Für müßige Hände wird Beschäftigung gefunden. In dem Falle wären wir dann bei den Umlaufbeschlüssen der letzten Sitzung. Hat die irgendjemand eingelesen? Steht so im Pad. Ja. Da muss ich die gar nicht vorlesen jetzt. Wie? Ja, nö. Das ist ja hervorragend. Dann muss ich jetzt mal scrollen, wo es weitergeht. So, dann wären wir in der Zeile 328 im Pet. Unter Sonstiges. Da trage ich mich jetzt gleich ein. Ich sage das aber schon mal und ich habe das vorhin schon gesagt. Ich würde unseren ersten Vorsitzenden Dennis bitten, irgendwie etwas Piratenrelevantes zum CCC-Kongress zu sagen. Soll ich anfangen? Bitte, hau rein. Genau, ich sehe es da ja schon. Ich glaube, Isa muss jetzt nicht alles mitprotokollieren. Beziehungsweise, weiß ich nicht. So, also, es lief unter diesem Jahr mal wieder unter 33C3. Die 33 steht immer für die Nummerierung des sogenannten Chaos Communication Congress, also für C3. Das war also der 33. Da er jährlich stattfindet, war dieses jetzt schon seit 33 Jahren tagender Kongress. Beziehungsweise in der Folge. Ziemlich erfolgreich. Dieses Mal war ein erneuter Besucherrekord aufgestellt worden mit über 12.400 Leuten. Das ist gigantisch, muss man wirklich sagen. Der größte Saal, fast 4.600 Leute und dieser war mehrfach voll. Genau. Es gab, der Kongress teilt sich quasi immer in zwei Teile. Ich erkläre das jetzt hier mal ein bisschen auch von der Grundlage her. Immer zwei Teile. Einmal sogenanntes Hack Center und einmal die Talks. Das Hack Center ist für die Leute, die tatsächlich praktisch am Gerät bzw. Spaß am Gerät haben möchten. Und die verschwinden dann häufig darin oder finden ihre Zeit sehr gut dort. Also vom 3D-Drucker über WLAN und vieles andere lässt sich dort eben sehr gut anschauen und selber bauen. Der andere Teil ist dann eben die sogenannten Talks. Diese finden in vier Hallen statt, von eben 4.600 Plätzen bis ungefähr 600 Plätze ist die kleinste Halle. Und dort wird in verschiedensten Kategorien berichtet. Und seit einigen Jahren oder seit zunehmender Zeit immer mehr auch politischer Natur. Ich glaube, dieser Kongress war auch sehr, sehr politisch. Das Motto für diesen Kongress war Works for Me. Im Anbetracht der ganzen Digitalisierung und Arbeit 4.0 und wie wir das doch alles nennen, war dieser Slogan eben sehr gut gewählt. Social Bots sind eben da auch ein Begriff dabei. Es gab eben sehr viele und sehr gute Vorträge. Ich habe bei weitem nicht alle schauen können. Wie gesagt, es sind vier Hallen und beziehungsweise vier Säle. Und diese Vorträge laufen parallel. Ich bin immer noch dabei, wenn ich dann Zeit finde, mir viele dieser anzugucken. Viele der politischen Vorträge als auch technischen waren natürlich in englischer Sprache. Der überwiegende Teil ist sogar in englischer Sprache. Empfehlen aber kann ich zum Beispiel den Talk von Martin Hase. Manche erinnern sich, der gute Mann ist auch Pirat im Landesverband Berlin und hat uns hier schon mal für NRW sehr gut dabei ausgeholfen, als er zweimal, glaube ich sogar, oder ja, zweimal ein Mumble-Grillen moderiert hat für die Ausstellungsversammlung auf Landesebene. Der hält eigentlich immer sehr gute Vorträge dort und hatte dieses Mal einen Vortrag, weil er eben Sprachwissenschaftler ist, die Sprache der Populisten. Dort ist er eben sehr gut und sehr schön darauf eingegangen, wie sich dann eben dieses Konstrukt mit der populistischen Sprache zusammensetzt, wie man das sehr schön erkennen kann und so weiter. Wenn man sich ein bisschen damit befasst hat, dann ist das tatsächlich nicht alles etwas Neues, aber schon schön auf den Punkt gebracht. Kann ich empfehlen. Der Vortrag ist ungefähr eine Stunde inklusive Fragen. Ein weiterer Vortrag, den ich wirklich sehr wärmstens ans Herz legen kann, ist das sogenannte Spiegel Mining. Ich habe auch gesehen, einige Piraten haben das auch schon eifrig geteilt. Da hat jemand über 2,5 Jahre nur die Artikel, welche auf Spiegel Online veröffentlicht werden, ausgewertet anhand ihrer Metadaten und Inhalte und konnte darauf sogar Rückschlüsse ziehen, welche Mitarbeiter eine Beziehung miteinander haben. Und das ist, wie die Teams in Spiegel Online zusammengesetzt sind und so weiter und gibt einen unglaublich plastischen Eindruck und wirklich bringt die Vorratsdatenspeicherung, weil nichts anderes hat er getan, bringt die Vorratsdatenspeicherung wirklich sehr schön, sehr nah und beleuchtet auch immer sehr gut den gesellschaftlichen Kontext dabei und kann ich sehr, sehr ans Herz legen, wenn euch sogar ein paar Diskussionsgrundlagen für oder gegen die Vorratsdatenspeicherung fehlen, denn schaut euch bitte diesen Vortrag an, dauert auch ungefähr eine Stunde, inklusive der Fragen, sehr, sehr unterhaltsam, unglaublich lehrreich, sehr schön. Dann gab es, ja? Im Anschluss würde ich dich vielleicht bitten, die Links direkt zu den Empfehlungen hier ins Pad noch reinzuposten. Das werde ich dann machen, ja. Vielen Dank. Ich würde jetzt auch noch mal zwei weitere nennen. Es gibt hunderte von Vorträgen, aber nicht alle, wie gesagt, kenne ich und nicht alle muss man hier erwähnen. Aber eine auch noch sehr schöner war, beziehungsweise wo man wirklich mit, ich sag jetzt schon mal, mit offenem Mund war und der dann auch trocken wurde. Da war jemand von der Firma D-Kix dabei. Die kennt ihr vielleicht. Das ist dieser größte Internetknoten der Welt, ansässig in Frankfurt, mittlerweile auch an mehr Städten. Ich habe gelernt, sie werden D-Kix ausgesprochen und dort ist jemand anwesend gewesen, der alles beleuchtet hat, wie der, ich nenne es jetzt mal Staatsapparat, zu ihnen kam und gesagt hat, hey, wir wollen eure Daten. Er hat ganz genau gesagt, so haben wir uns gewehrt, so sind sie trotzdem an unsere Daten gekommen, das machen sie gerade, so wehren wir uns aktuell. In wirklich aller Kürze, er hat gesagt, er kann damit sehr offen umgehen, weil das alles schon im NSA-Untersuchungsausschuss dargelegt wurde. Und dieses jetzt eben nochmal in einer Präsentation, in einem sogenannten Talk, also in einem Vortrag aufbereitet hat. Unglaublich gut, sehr greifbar, wie wirklich der Überwachungsstaat Einzug hält. Er beschreibt, welche Daten abgegriffen werden, er beschreibt, wie diese verarbeitet werden. Er beschreibt auch, dass man oder warum man das nicht erkennen kann, wenn man dort abgehört wird und es wird tatsächlich jeglicher Datenverkehr abgehört. Daraufhin hat er nochmal das Augenmerk darauf gelegt, dass lasst mich kurz überlegen, es war der 30. war der letzte Tag von dem Kongress und am 30.12. ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, wohl, so sagte er, beziehungsweise ist ein schwarzer Tag gewesen für den Datenschutz, weil da wurde neu geregelt, dass nicht nur Leitungen abgehört werden, sondern eben Netzwerke. Sonst musste man sich immer auf Leitungen, also musste sich der Staat eben auf Leitungen beschränken, wenn er diese abhören wollte und genau beschreiben, was er dort abhören möchte und welche Leitung damit gemeint ist. Jetzt ist es, weil es eben alles eine paketorientierte Datenübertragung ist, hat man das jetzt umgeschrieben und in Netze umformuliert. Dadurch ist eine viel größere Überwachung bzw. eine viel umfangreichere Überwachung des Datenverkehrs möglich. Im Prinzip ist es dort auf dem Kongress, jetzt nochmal zum Abschluss, ist es so, dass sehr schön vor Augen geführt wird, wie Überwachung funktioniert. Also wenn man es jetzt aus dem politischen Kontext auch sieht, nicht nur aus dem technischen, wie Überwachung funktioniert, was überwacht wird. Leute berichten tatsächlich auch von ihren Repressalien, die überwacht wurden, auch in diesem Land. Und auch natürlich die Möglichkeiten, was überwacht werden kann, dann wieder auf technischer Ebene. Und das ist häufig tatsächlich kein irgendwie Aluhelm-Erzählerei. Das ist gangbare Praxis, was dort gemacht wird. Und ich muss auch wirklich sagen, also ich sagte es ja vorhin so ein bisschen neckisch, dort kann ich mal wieder Informatiker sein. Ich bin eben auf dem Chaos Communication Kongress lange, lange bevor ich Pirat wurde, seit jetzt, ja, schon fast 10 Jahren. Und immer wieder werde ich dann dort, ich nenne es jetzt mal nicht in die Realität zurückgeführt in diesem Prinzip, sondern zu den gedanklichen Ursprüngen, die ich auch hatte. Und so viel und so vielfältig und umso komplexer die Politik ja auch wird, umso länger man sich irgendwie damit auseinandersetzt, sehe ich dann immer wieder, warum ich Pirat bin und warum ich eigentlich auch politisch geworden bin. Das, wie gesagt, das ist jetzt für mich persönlich so, jeder hat da seine eigenen Gründe, aber ich kann das sehr wärmstens empfehlen, sich zumindest einige Vorträge dort anzuschauen. Ich werde die Liste nochmal durchgehen, das ist der sogenannte Fahrplan, das sind alle Talks aufgeführt und werde da nochmal so ein paar Perlen rausfischen. Im Prinzip sind wirklich sehr viele Vorträge sehr gut und ich bin, wie gesagt, immer noch selber dabei, das auch nachzuschauen. Dennis, vielen Dank. Das war sehr informativ und ja, beängstigend und bestärkt mich wieder darin. Es gibt immer noch Stellen, die diesen Kampf kämpfen, die unseren Kampf kämpfen. Wir müssen das, unsere Aufgabe als Politiker ist, das eben nach außen zu tragen. Wir sind die Speerspitze für diese Leute und finde ich ganz besonders wichtig und auch ganz besonders spannend. Warte, jetzt kurz, haben wir. Mir fällt da noch kurz etwas ein. Ich sehe jetzt gerade nicht, ob es hier Fragen gibt. Die können wir gegebenenfalls auch gleich nochmal machen. Ja. Das haben vielleicht auch einige bei Twitter gesehen, dieses Jahr das erste Mal offiziell angekündigt, also auch im Fahrplan angekündigt, ein Piraten-Meetup, ein International Pirate Party Meetup. Und dort waren wirklich aus sehr vielen Nationen sehr viele Leute vertreten, zum Beispiel aus Israel, konnte man Leute treffen. Und da merkte man auch noch die unterschiedlichen Stati, die die Piratenparteien in Anführungszeichen in den unterschiedlichen Ländern haben. Manche sind wirklich im Untergrund und so als Aktivisten tätig. Manche haben sich schon wirklich strukturiert und sind gegründet. Und auch wir zum Beispiel haben ja auch schon vieles, ich nenne es jetzt mal, durchgespielt. Ansonsten war es wirklich so, dass es positive Resonanz gab auf insgesamt die Piratenpartei. Auch wenn ich, das muss ich auch sagen, in den anderen Jahren, zum Beispiel vorletztes Jahr, ein anderes Gefühl hatte. Aber ich glaube, dass auch wir, nachdem es nicht nur ruhiger im negativen Sinne um uns geworden ist, sondern eben auch in dem Sinne, dass wir uns nicht mehr streiten, also konsolidiert haben, dass wir homogener geworden sind, auch in unseren Zielen, dass auch von der Community sehr positiv wahrgenommen wird. Eine andere Sache, die man auch dort sehr gemerkt hat, und das habe ich dort verstärkt gemerkt, die ganze Community versucht sich zu organisieren. Man hat Campaigning-Workshops gehabt. Ich nenne es jetzt mal so, das, was wir jetzt auch in unseren Kampagnen-Workshops gemacht haben, wurde dort in 1 oder 2 Stunden Vorträgen auch gehalten, wie man eine SWOT-Analyse führt und so weiter und so fort. Das gab es vorher so noch nicht und zeigt auch, dass die Community nicht nur bereit ist, aber sich selber immer mehr damit anfängt, sich zu strukturieren und auch schon sehr willkommen ist auf vorhandene Strukturen, die es schon gibt. Ja, sehr gut, aus gutem Grund. Bevor ich jetzt die Leute im Sprechenraum dran nehme, eine Rückfrage noch. Wie war die Stimmung? Ganz allgemein, wie war die Stimmung? Fatalistisch, optimistisch? Beschreib das mal. Wie hast du das empfunden? Also die Stimmung dort ist immer eine sehr gute. Es wird natürlich über Rückschläge gesprochen, muss man auch sehr offen. Es wird gesagt, was hat nicht funktioniert, also auf politischer Ebene. Es wird aber auch gesagt, was hat funktioniert. Und da hat Markus Beckedahl zum Beispiel 2 Vorträge gehalten, glaube ich, waren es, die sehr optimistisch waren. Vor dem D-Kicks-Vortrag zum Beispiel hatte der Pupe, der auch in Berlin ist, hatte einen sehr guten Beitrag geleistet, wie zum Beispiel das EU-Datenschutzabkommen, wie positiv das doch zu verstehen ist und so weiter und wie wir das auch selber anwenden können. Also es gibt sowohl die Rückschläge als auch manchmal eben die Fortschritte, haben nicht immer unbedingt die Waage, aber es schafft die Community auf jeden Fall zusammenarbeiten zu lassen, sich nicht im Klein-Klein verstricken zu lassen und immer noch ein Ziel zu haben. Und man merkt, dass dieser Kampf nicht aussichtslos ist. Und das ist das, was die Leute dort sehr stark motiviert. Und das ist auch das, was mich da motivierte. Deswegen schaue ich mir auch die Vorträge so häufig dann auch an. Also ich wohne dann quasi in diesen Sälen dort mit meinem Laptop. Und auch danach eben die Vorträge schaue ich mir sehr gerne an und kann das jedem empfehlen, auch für einen Motivationsschub. Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Dennis. Jürgen, bist du im Sprechenraum rein aus Gewohnheit oder konkret zu irgendetwas? Ja, ich habe allerdings eine Frage an den Vorstand im Allgemeinen. Und zwar ist der Superconductor ja zurzeit in Urlaub, wie ihr gesagt habt. Heißt das, die Zahlmeisterei arbeitet im Moment nicht? Nein, natürlich nicht. Also der Martin ist aus dem Urlaub zurück, also Finanzanträge und dergleichen oder Rückzahlungen, Reisekostenabrechnungen werden natürlich weiter bearbeitet. Und ja, ist das deine Frage? Ja, es geht darum, ob außer dem Kollegen noch einer, also außer dem Bernd noch jemand die Vollmacht hat, Gelder auszuzahlen. Das war meine Frage, weil wenn man einen Finanzantrag stellt, hat man ja meistens die Hoffnung, dass das innerhalb von Tagen funktioniert. Naja, da seid ihr jetzt ein bisschen verwöhnt, seit der Martin da ist, dass das innerhalb von Tagen passt. Der Martin war natürlich auch über Weihnachten im Urlaub. Ich habe gesehen, er ist ganz fleißig seit ein paar Tagen wieder dabei. Und in der Tat, ja, ich kann auch Zahlungen freigeben. Ich belasse es bei der Aussage mal, es geht weiter. Also du musst dir da keine Sorgen machen. Das war auch nicht nur für mich gedacht, sondern auch für die Kollegen, die in den letzten Tagen was eingereicht haben. Ich merke, dass viele sich scheuen, Fragen zu stellen, auch wenn ihnen die auf der Seele brennen. Das mal vorweg. Ich will hier nicht aus Gewohnheit sprechen, sondern einfach nur zeigen, dass man eigentlich keine Berührungsängste haben muss. Genau, gar keine Frage. Also wenn es Rückfragen gäbe, wenn es irgendwelche Dinge gäbe, die eine weitere Bearbeitung verhindern, dann melden wir uns, beziehungsweise der Martin meldet sich bei den entsprechenden Leuten und fragt nach. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht das seinen Gang bis zur endgültigen Bearbeitung. Also das mag jetzt vielleicht mal ein oder zwei Tage über die Weihnachtsfeiertage länger dauern als gewohnt, aber das geht seit Gang. Also keine Sorge da. Der Pac-Man war im sprechenden Raum schon seit längerer Zeit. Pac-Man, bitte. Ja, genau. Auch ich habe den 33C3 verfolgt, habe mich wie jedes Jahr halt mehrmals am Tag gefragt, wieso bin ich nicht in Hamburg? Dabei ist dann halt eben eine Antragsidee gekommen für unsere Kommunalpiraten und für mich bezüglich öffentliche Einrichtungen sollen Informationen über die WLAN-Ausleuchtung erhalten, weil es wohl auf dem 33C3 wohl, ja, sag ich mal, sehr positiv konnotiert oder bemerkt wurde, dass halt die Informationen, wie gut denn die WLAN-Ausleuchtung in dem Klo, auf dem jeweiligen Klo sehr wichtig für die Auswahl war. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch halt eben bei Wikiargument beteiligen, schreiben, eure Meinung hinterlassen und so weiter. Und natürlich die wichtigste Frage des 33C3 ist, wo ist der nächste? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also bekanntlich ist es jetzt so, der 29C3 war der erste in dem Hamburger Kongresscenter. Nicht der erste in Hamburg, aber der erste in Hamburger Kongresscenter. Davor war es in Berlin im Kongresscenter. Dort durften immer nur 2300 bis 2400 Leute Platz finden. Seit dem 29C3 ist es in Hamburg. Dort kommt man jetzt auch an seine Kapazitätsgrenzen. Das ist aber nicht der Grund, weswegen dieser jetzt umgelegt werden muss in eine andere Stadt oder an einen anderen Ort, sondern weil das Gebäude wird saniert für 2 Jahre. Und so werden die nächste und übernächste wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich eben nicht dort stattfinden. Das hat man auch schon so bekannt gegeben. Wann der und beziehungsweise er wird wieder zwischen Weihnachten und Neujahr sein. Aber wo er jetzt ist, das kann noch nicht gesagt werden. Gut. Ja, Pac-Man ist rausgesprungen, dann ist die Frage geklärt oder eben auch nicht. Aber der Punkt auf jeden Fall. Kurt, bitte. Ja, das wäre jetzt abseits vom CCC. Da macht ja nichts. Leg mal los. Okay. Also mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen zum Thema KV Duisburg, dass dem Vorstand gegenüber Mitglieder kommunizieren, dass mittlerweile alle im KV Duisburg sind, den aufzulösen. Mir persönlich sind da mindestens 11 Mitglieder bekannt, die da definitiv dagegen sind. Das heißt, egal wer sich das antut mit dieser KMV und den nächsten Vorstandswahlen, ich möchte darum bitten, dass diesmal die Leute entsprechend sattelfest sind, weil das dürfte eine eher unerfreuliche Veranstaltung werden. Das führt mich dann zu meinem zweiten Punkt. Und zwar haben wir jetzt am 22.11. die AV in Wesel. Da geht der WK 63, wird mit abgefrühstückt, was die Direktkandidaten... Stopp mal. Du meinst am 22.01., nicht 11., ne? 22.01. Habe ich 11. gesagt? Dann yes. War das ein falsche Fehlleistung. Tut mir leid, nee, 22.01. Das führt mich zu meinem total wunden Punkt, der mich im Moment eigentlich auch eher umtreibt als der KV an sich. Und zwar haben wir noch durchzuführen 2 Aufstellungsversammlungen für die Wahlkreise 60 und 61. Da bitte ich, dass der Vorstand da dann bitte auch jetzt mal zügig in die Planung geht, weil wenn ich das hochrechne, dann ist das frühestens Anfang Februar und eigentlich wollte ich Ende Februar die Unterlagen alle beisammen haben, damit ich noch 2-3 Wochen habe, eventuell Einwände des Wahlamtes dann auch noch zeitgerecht vor Toresschluss entsprechend abarbeiten zu können, weil ansonsten brauchen wir uns über Wahlkampf vorher keine Sorgen zu machen, weil dann kann man Piraten gar nicht ankreuzen. Danke. Jo, das ist ein ganz neuer Punkt für Sonstiges und ich habe eine Wortmeldung vom Masch dazu. Ja, danke fürs Wort. Kurz, ja, die Sache ist bei mir auf meinem Schreibtisch, das ist sie ja schon seit längerer Zeit, wie wir hier im Vorstand und wie du und manch andere schon weiß. Vorgehensweise wird die sein, dass ich tatsächlich in die Duisburger Piratenschaft hinein frage, welcher Termin denn ein gewünschter Termin ist und welcher Ort. Das mache ich aus Gründen, das wird in den nächsten Tagen passieren. In dieser Abfrage in die Mitgliedschaft Duisburgs hinein werde ich auch fragen, ob wir eventuell zeitgleich, also nicht zeitgleich, sondern zum selben Termin, was dann aber den Terminwunsch schwierig macht, weil der ja freitags 19 Uhr lautet, auch direkt die zwei AVen abfrühstücken wollen, in Anführungszeichen. Das gebe ich jetzt mal so mit auf den Weg. Die Anfrage wird kommen in den nächsten Tagen. Ich denke, dass ich das bis zum Wochenende geschafft haben werde, so dass wir in circa 5-6 Wochen was schaffen sollten. Ja, und das würde uns allen wirklich weiterhelfen. Ja, das ist jetzt ein sehr spezielles Thema. Also ich würde jetzt einfach den Vorschlag mal machen, wenn es dazu noch irgendetwas zu sagen gibt. Ich werde gleich den öffentlichen Teil der Sitzung schließen. Dann gehen wir NÖ und ich könnte dich gerne nochmal mit nach oben ziehen, damit wir auf kurzem Wege dann noch was abstimmen, aber ansonsten eigentlich ist der Weg klar. Sieht das irgendjemand anders? Siehst du das anders, Kurt, Masch? Ich wollte es nochmal auf die Agenda heben, weil, wie gesagt, manchmal hat man auch den Eindruck, das verschwindet im Nirvana. Ich sag mal, die anderen Fragen, die ich jetzt hätte, wären eher was für Superconductor, weil ich habe jetzt auch das Problem, dass ich keinen Schatzmeister habe. Jetzt bin ich gemäß Satzung bei einzelnen Dingen als noch Vorsitzender vertretungsberechtigt. Das heißt, ich habe jetzt also versucht, den Jahresabschluss fertig zu machen. Aber ich denke, da hat Ralf auch von mir schon eine E-Mail bekommen, weil ich noch ein paar Daten brauche und an wen ich das dann schicken muss. Die Frage ist, darf ich es eigentlich überhaupt? Aber letztendlich wäre ja, wenn wir als KV nicht abliefern, die Rechnungslegung, die gesamte Parteienfinanzierung gefährdet im Worst Case. Ja, ich plädiere dafür, dass der Kurt gleich kurz mit hochkommt, beziehungsweise mit hochgenommen wird, wenn du damit einverstanden bist, Kurt. Ja, und die Antwort auf die Mail solltest du schon bekommen haben. Ich sitze hier im Moment in Wesel und arbeite quasi nebenbei. Okay, pass auf. Wir ziehen dich gleich hoch, dann behandeln wir das Thema in Öl. Dann können wir auch ein bisschen dedizierter darüber sprechen, wer was, wie, wann, wo gesagt hat oder tut. Und jetzt ist der Christoph gerade nach oben gesprungen. Zu dem Thema oder etwas anderes? Man hört dich nicht, Christoph? Jetzt besser? Ganz leise. Okay, jetzt besser? Etwas besser, sag mal. Gut. Ihr habt eventuell, da musst du mal in deiner Satzung nachschauen, die Möglichkeit, wenn dein Schatzmeister ausgefallen ist, dass ihr euch für nicht mehr handlungsfähig erklärt, dann kann der nächsthöhere Vorstand einen kommissarischen Vorstand einsetzen und der ist dann berechtigt, das zu machen. Wenn du da unsicher bist, wegen den Zuständigkeiten oder Berechtigungen. Ja, Christoph, danke für den Tipp, aber über diesen Punkt sind wir weit hinaus. Wir klären das gleich in Öl. Gibt es ansonsten noch Punkte für Sonstiges für den Landesvorstand? Dann bitte jetzt in den Sprechenraum kommen. Oder noch Fragen zum Kongress? Würde ich mich ja freuen. Okay, du hast aber auch schon sehr viel erzählt. Das fand ich auch persönlich sehr spannend. Vielen Dank dafür. Bitte. So, ich sehe, es ist jetzt für den sonstigen Teil auch nichts mehr auf der Agenda. Ich würde dann jetzt gerne den öffentlichen Teil der Sitzung schließen. Es ist jetzt 21.45 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Teilnahme, fürs Zuhören. Ich stelle mal wieder fest, dass die Sitzung recht gut besucht ist. Ich hoffe, das schlägt sich auch im Laufe der nächsten Monate in den Wahlkampfambitionen wieder. Ja, und ich würde sagen, ihr könnt die Aufnahmen stoppen, Vaku und Masch. Sagst du bitte noch den nächsten Termin an? Oh, wenn ich dich nicht hätte, Masch, der nächste Termin ist am 19.01.2017 um 20.30 Uhr am gleichen Ort wieder im Mumble. Vielen Dank. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.